Die Hacker haben offenbar keine privaten Nachrichten abgerufen oder etwas im Namen der betroffenen Nutzer gepostet. Was sie aber wohl abgegriffen haben, waren Profilinformationen wie Name, Geschlecht und Wohnort. Dadurch hat Facebook den Angriff überhaupt bemerkt. Gestohlen haben die Hacker sogenannte Tokens, das sind digitale Schlüssel. Und mit diesen kann man sich nicht nur bei Facebook anmelden, sondern bei vielen tausend anderen Webseiten und Diensten, die den Facebook-Login benutzen. Dadurch kann man bei bestimmten Online-Shops zum Beispiel Waren bestellen. Ob die Hacker das gemacht haben, ist aber noch nicht klar. Facebook betonte, man habe am Donnerstag die Lücke geschlossen. Der Datenklau ist der bisher größte Angriff auf das soziale Netzwerk. Woher die Angreifer stammen, wisse man nicht, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Man habe die Polizei eingeschaltet. Der Hackerangriff kommt für Facebook zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Erst im April war bekannt geworden, dass die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica rund 87 Millionen Nutzerdaten aus dem Netzwerk heruntergeladen hatte. Politiker in den USA und der EU sind der Meinung, dass Facebook zu mächtig geworden ist.